So, let's turn to John 16. Johannes 16. And I want to share a little bit about this morning from the what we shared in the kindergarten. Ich möchte ein bisschen von dem euch mitteilen, was wir im Kindergarten gesagt haben heute Morgen. And then I want to go a little further. Und dann von dem aus dann noch ausgehen weiter noch. John chapter 16 verse 33. Johannes 16 Vers 33. Our Lord said, "These things I have spoken unto you, so that in me you may have peace. In the world you have tribulation, but take courage, I have overcome the world." Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Drangsal, aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Father, bless these words, I pray. Vater, segne diese Worte, darum bitte. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. We've talked about being disqualified last week. Wir haben über die Disqualifikation letzte Woche gesprochen. We've talked about living in turbulent times. Dass wir in wirklich turbulenten Zeiten leben. We've talked about being transparent before God. Wir haben auch darüber gesprochen, transparent vor Gott zu sein. When we spoke about the profile of an imposter. Wenn wir dann, und wir haben auch das Profil oder die Charakteristika eines Aufschneiders, eines Hochstaplers, eines Scharlatans gesprochen. Ah, that was a big definition. Yeah. And we were using Matthew 5:8. Wir haben Matthäus 5:8 benutzt. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Gesegnet sind die reinen Herzens, weil sie werden Gott sehen. And if we don't see God, we're not going to make it to the end. Und wenn wir Gott nicht sehen, schaffen wir es nicht bis zum Schluss. As victorious. Siegreich nehmen. We're going to quit somewhere in the process. Wir werden sonst irgendwo aufhören. Because of all the crazy things that happen in life. Wegen all der verrückten Dinge, die uns im Leben widerfahren einfach. In this world you will have tribulation. In dieser Welt werdet ihr Drangsal haben. Because of the sin nature. Wegen der Sündennatur. Because of the world system. Wegen dem Weltsystem. And because of a satanic kingdom that lives on this planet with us. Und einem satanischen Königreich, das auf diesem Planet mit uns zusammenlebt. Even if we had no sin natures, we'd have a tough enough time just living here with them. Selbst wenn wir keine Sündennatur hätten, wäre es noch immer anstrengend genug, mit denen zu koexistieren. This is the God of this world is the devil. Der Gott dieser Welt, das ist der Teufel. He's the prince and the power of the air. Der Prinz und der Fürst der Luft. But we have three enemies. Wir haben ja drei Feinde. We have him. Wir haben ihn. We have the world system. Das Weltsystem. That functions on the basis of me. Das auf der Basis des Egos, des Michs funktioniert. And selfishness, der Selbstsucht. And getting me to buy what I don't need. Mich dazu zu treiben, das zu kaufen, was ich nicht brauche. And everything and the advertisements all about sensuality. Und die Reklamen mit ihrer aufdringlichen Sinnlichkeit. And the motivation behind it is to make more and more and more money. Und die Motivation dahinter ist nur, immer mehr Geld zu scheffeln. And try to find God in that and you don't. Und da Gott zu finden ist unmöglich. So the satanic kingdom, the world system, das satanische Königreich, das System der Welt. And then my fallen heart. Und dann mein gefallenes Herz. The only hope is transparency before a gracious God. Also die einzige Hoffnung ist Transparenz vor einem gnadenvollen Gott. Honesty. Ehrlichkeit. 1 John 4:20 once again. 1. Johannes 4:20 wiederum. How can you say you love God who you don't see? Wie kannst du sagen, dass du Gott liebst, den du ja nicht siehst? If you can't love men or your brother who you do see. Wenn du nicht einmal Menschen lieben kannst, deinen Bruder, den du sehr wohl siehst. And how can you love or how can you be honest with God? Wie kannst du ehrlich zu Gott sein? When you can't be honest with men. Wenn du nicht ehrlich zu Menschen bist. I looked on the internet today for. Ich habe auf dem Internet heute nachgeschaut. A few things and I found something interesting. Nach ein paar Dingen und ich fand interessante Sachen. I plugged in the psychology of a liar. Ich habe über die Psychologie eines Lügners habe ich mich erkundigt. And I put in pathological liar. Also ich habe als Suchbegriff pathologischen Lügner verwendet. And I came up with some different sites. Und habe natürlich verschiedene Stellen gefunden. There's one site, und da ist eine Stelle, that is written by the Navy SEALs. Die ist von den Navy SEALs geschrieben worden. The Navy SEALs are our most elite. Das ist eine Elite-Truppe, in the United States. Eine der größten Elite-Truppen in Amerika. Along with the Green Beret. mit den grünen Berets. These are, it's so difficult to become one. Es ist so schwierig, überhaupt dorthin zu kommen. When they go into training, wenn die ausgebildet werden, they take 80 men, dann nehmen sie 80 Leute. And they almost kill them, denn sie bringen sie fast um, until there's only 10 left, bis dann 10 übrig sind. And they let 70 go home. Und lassen 70 nach Hause gehen. These are the most elite. Das ist wirklich eine Elite. And every year, jedes Jahr, this organization called the Hall of Shame. Dann gibt es eine Organisation, die wird genannt sozusagen der Sammelplatz der Schande. Yeah, normally it's the Hall of Fame. Normalerweise ist es der Sammelplatz der Berühmtheit. But this is called the Hall of Shame. Aber hier ist der Sammelplatz der Schande. And this team of ex Navy SEALs, und da ist nämlich ein Team von ehemaligen Navy SEALs, have organized themselves, die haben sich formiert, to expose people, Leute bloßzustellen, who claim to be former Navy SEALs, die angeblich einmal bei den Navy SEALs waren. They catch 1,500 every year. Und es werden jedes Jahr 1500 werden erwischt oder überführt. Politicians, Politiker, Doctors, Doktoren, Preachers, Prediger, Athletes, Athleten. Everything these people are telling stories about Vietnam. Das heißt, dass diese Leute Geschichten reindrucken über Vietnam. And about Iraq. Und über Irak. About Kuwait, und Kuwait. They have never been there. Und waren nie dort. It is absolutely a total fabrication. Es ist völlig fabriziert, das Ganze. And because these people are so highly respected, und weil diese Leute so respektiert they werden, use the name of the Navy SEALs, benutzen sie den Namen von Navy SEALs, to work their way up in society, um sich in der Gesellschaft hochzuarbeiten, so that people have this amazing respect for them, um diesen Respekt zu erschwindeln. And they can tell these stories like incredibly. Und die können diese Geschichten so gut erzählen. I read of one guy who was telling a story so well. Jemand hat eine Geschichte so gut erzählt. That two other guys who were Navy SEALs. Dass zwei andere, die tatsächlich von den Navy SEALs or waren. Were familiar. Oder sehr vertraut. Could not tell that he was not. Konnten das nicht herausfinden oder he den Unterschied erkennen. Studied it. Der hat das studiert. And memorized it. Auswendig gelernt. And he lives like this. Und lebt so. He lives the lie. Lebt die Lüge. So these men, they have this website. Diese Leute, und da ist eben diese Website. If anyone claims to be a Navy SEAL and you're not sure, ask them. Wenn jemand behauptet, ein Navy SEAL zu sein, aber du bist nicht sicher, dann frag die. Right? Erkundige It's interesting what people will do. Es ist interessant, wozu Leute bereit sind. So that sind, they have a self-image. Um ein Selbstimage aufzubauen. Anyway. Übrigens. If we can't be honest before men, wenn wir nicht ehrlich zu Menschen sind, how can we be honest before the Lord? Wie können wir ehrlich zu Gott sein? Now, if you turn to 1 Peter 4, wenn wir zum 1. Petrus Kapitel 4 gehen, in verse 12 we read this morning. Vers 12 haben wir diesen Morgen gelesen. Beloved, do not be surprised at the fiery ordeal among you. Geliebte, lasst euch durch das Feuer der Verfolgung unter euch, das euch zur Prüfung geschieht, nicht befremden. Which comes upon you for your testing, das euch zur Prüfung geschieht. As though some strange thing were happening to you. Als begegne euch etwas Fremdes. But to the degree that you share the sufferings of Christ, insoweit ihr der Leiden des Christus teilhaftig seid, keep on rejoicing. Freut euch. So that also at the revelation of his glory you may rejoice with exultation. Damit ihr euch auch in der Offenbarung seiner Herrlichkeit mit Frohlocken freut. If you are reviled for the name of Christ, you are blessed. Wenn ihr im Namen Christi geschmäht werdet, glückselig seid ihr. Because the spirit of glory and God rests on you. Denn der Geist der Herrlichkeit und Gottes ruht auf euch. Make sure that none of you suffer as a murderer. Denn niemand von euch leide als Mörder. He's talking to the church. Er spricht zur Gemeinde. A thief. Oder Dieb. Or evildoer. Oder Übeltäter. Or troublesome meddler. Oder als einer, der sich in fremde Sachen mischt. But if anyone suffers as a Christian, wenn er aber als Christ leidet, he is not to be ashamed. Schäme er sich nicht. But is to glorify God in this name. Sondern verherrliche Gott in diesem Namen. For it is time for judgment to begin with the house of God. Denn die Zeit ist gekommen, dass das Gericht anfange beim Haus Gottes. And if it begins with us first, wenn aber zuerst bei uns, what will be the outcome of those who do not obey the gospel of God? Was wird das Ende derer sein, die dem Evangelium Gottes nicht gehorchen? Let's just stay there for a moment. Bleiben wir noch dort einen Moment. In this world you shall have tribulation. In dieser Welt werden wir Drangsal haben. But be of good cheer, I've overcome the world. Seid guten Mutes, denn ich habe die Welt überwunden. And here in verse 13. Und hier in Vers 13. But to the degree that you share the sufferings of Christ. Insoweit ihr der Leiden des Christus teilhaftig seid, to that degree, in diesem Ausmaß, you can rejoice when you stand before the Lord. Könnt ihr euch freuen, wenn ihr vor dem Herrn steht. Now, there's a lot of tribulation we go through. Wir gehen durch viel Trübsal. Unbelievable stuff. Unvorstellbar. Maybe it starts with us. Vielleicht beginnt's bei uns. Maybe it starts in someone else's sin nature. Vielleicht in der Sündennatur jemandes anderen. Or maybe it's the world system. Oder ist es das System der Welt? Or maybe the thing was satanically orchestrated. Oder satanisch, eigentlich satanisch inszeniert. We know one thing for sure, this is tribulation. Es ist Drangsal. Which means it's beyond my emotional capacity. Jenseits meiner emotionellen Fähigkeit. My physical. Meine leiblichen. My spiritual. Meine geistigen. My financial. Finanziellen. My geographical. Geografischen. My political. Politischen. My domestical. Oder im Heim, da zu Hause. My psychological. Psychologisch. Anything you can think of. Was auch immer wir in any area of life. In jedem Bereich des Lebens. Beyond my educational. Jenseits meiner Erziehung, meiner Ausbildung. Today I was on my computer. Heute habe ich in meinem Computer gearbeitet. And it was just a simple 15-minute ordeal. Es war ein 15-Minuten Test. To put the worship songs on the chart. Ich wollte einfach die Anbetungslieder in die Liste nehmen. And that computer just would not cooperate. Der Computer hat es einfach nicht gemacht. It was tribulation. Das war Trübsal. Really, I mean, it was so far beyond my capacity. Es war so jenseits meiner Kapazität. It's just a good thing I don't keep a gun in the house. Ja, es ist gut, dass ich keine Gewehrhand or sledgehammer habe. Oder vielleicht sogar einen Vorschlag. Or a vice would be great, you know. Oder vielleicht so ein Zerreißwerk. Put that thing in a vice and just go. Oder das Ding in einen Zerreißwolf hinein. They should make a computer. Die sollten Computer that can feel and it can scream. Der fühlen kann und der schreien kann. That's what they should build. Das sollten sie bauen. When you hit this thing, it hurts. Wenn du dem eine reinhaust, tut's ihm weh. Oh, don't do that. Oh. Then cooperate. Dann arbeite mit. Okay. Good. Back to the message. Zurück zur Botschaft. Tribulation. Trübsal. Now, to the degree. In dem Ausmaß. That we share the sufferings of Christ. Wir die Leiden Christi teilen. Now my tribulation can not necessarily be part of the sufferings of Christ. Meine Trübsal mag nicht unbedingt Teil der Leiden Christi sein. I mean, is problems with a computer, is that the sufferings of Christ? Kann das Problem mit dem Computer Leiden Christi bedeuten? Or is the sufferings of Christ only when I am persecuted as a believer? Oder sind die Leiden Christi nur beschränkt auf meine Verfolgungen als gläubiger Mensch? I think any tribulation that we bring to Christ becomes the sufferings of Christ. Jede Trübsal, die wir zu Christus bringen, wird der Drangsal Christi. That means one day I will stand before him. Das heißt, einmal werde ich vor ihm stehen. And I can rejoice. Und ich kann mich freuen. Because the Lord was with me in that office. Weil der Herr war mit mir in diesem Büro. As this computer was far beyond my emotional capacity. Als dieser Computer meine emotionellen Fähigkeiten überstiegen hat. Spiritual capacity. Und geistigen. Thank God, physically I didn't get involved. Gott sei Dank, dass ich mich nicht leiblich einschaltete. Right? Romans 8:18. Römer 8:18. Says to the degree. In dem Ausmaß. Same thing. Das gleiche eigentlich. Almost. Let me read it. Romans 8:18. Lesen muss. For I consider that the sufferings of this present time, weil ich denke, dass die Leiden der gegenwärtigen Zeit, are not worthy to be compared with the glory that is to be revealed in us. Nicht verglichen werden können mit den Leiden, die und mit den Herrlichkeit, die uns offenbart wird. I consider this. I calculate this. Ich kalkuliere das mit ein. So put it back with John 16:33. Und zusammen mit Johannes 16:33. In this world you have tribulation. In dieser Welt haben wir Trübsal. But be of good cheer. Sei guten Mutes. I've overcome the world. Ich habe die Welt überwunden. Which means to me. Das bedeutet. That the Lord's sufferings are now eternal. Dass die Leiden des Herrn jetzt ewig sind. In their effect. In ihrer Auswirkung. And my sufferings can have an eternal effect. Meine Leiden können eine ewige Auswirkung haben. If they become the sufferings of Christ. Wenn sie zu den Leiden Christi werden. If I come to God with a transparent heart. Wenn ich zu Gott komme mit einem offenen Herzen. Blessed are they. Blessed are the pure in heart. Gesegnet sind die reinen Herzen. For they will see God. Weil sie werden Gott sehen. We could say they will see God in their situation. Wir können sagen, sie werden Gott in der Situation sehen. Or we could say they will see God face to face at the revelation of Christ. Oder auch sie werden Gott Angesicht zu Angesicht sehen in der Offenbarung Christi. We could say that they will see God in their daily experience until they die. Wir können sagen, sie sehen Gott in ihrer täglichen Erfahrung bis sie sterben. They will see God. Sie sehen einfach Gott. It's the pure in heart. Die reinen Herzen. It's the ones that are honest before the Lord. Die ehrlich vor dem Herrn sind. It's the ones who bring their tribulation. Die ihre Trübsal bringen. No matter how much they want to react in the natural. Ganz egal, wie sie im Fleisch reagieren wollen. We bring our tribulation to the Lord. Wir bringen unsere Leiden zum Herrn. And then we can be of cheer. Und dann können wir wirklich guten Mutes sein. Yeah, I like that. We have courage. Mut. Right? It's more of courage. Be of courage. Mut. Seid Mutes. Don't be afraid. Be of courage. Keine Angst, sondern hab Mut. In this world you have tribulation. In dieser Welt habt ihr Trübsal. But be courageous. Aber seid mutig. I have overcome the world. Ich habe die Welt besiegt. Be courageous. Seid mutig. Bring those things to me. Bring die Dinge zu mir. Don't let your heart fail. Lass dein Herz nicht verzagen. Be transparent. Sei transparent. I will go with you. Ich gehe mit dir. 1 Peter chapter 5. 1. Petrus Kapitel 5. Says that he cares for us. Er sorgt für uns. Throw your cares upon him. Wirf deine Sorge auf ihn. Because he cares for my soul. Weil er sorgt um meine Seele. So suddenly, plötzlich, I'm walking with the Lord. Gehe ich mit dem Herrn. He's walking with me. Er geht mit mir. I'm honest before him. Ich bin ehrlich vor ihm. And my tribulation now becomes eternal. Meine Trübsal wird jetzt ewig. And now I reckon that the sufferings of this present time. Und jetzt kalkuliere ich, dass die Leiden in der gegenwärtigen Zeit cannot compare with the glory that will be revealed in me. Sich nicht vergleichen lassen mit der Herrlichkeit, die in mir offenbar wird. Because I gave it to the Lord. Weil ich es dem Herrn gab. So there we are before the Bema Seat Judgment of Christ. Da sind wir vor dem Richterstuhl Christi. And the Lord is taking one by one, one by one. Und der Herr nimmt jeden einzeln. And supernaturally, he can spend a second with you, and it's like he spent your whole life there. Und auf übernatürliche Weise kann er aus einer Sekunde ein ganzes Leben mit dir machen. The first person goes in, die erste Person geht rein, comes back out, kommt zurück raus. And he says, boy, I was in there a long time. Und sagt, boah, ich war da ewig lang drin. And he say, you just walked in there. Du bist da reingegangen. No, I walked in there like nein, ich bin da vor 3 days ago, didn't I? 3 Tagen mindestens da reingegangen. He just walked in and walked out. Du bist nur rein und raus. I don't know how the Lord will review our whole life. Ich weiß nicht, wie der Herr unser ganzes Leben wieder aufrollen wird. And have time with every single person. Und trotzdem Zeit für jeden haben. To go over every single detail. Um jedes Detail zu durchschauen. And every single thought. Jeden Gedanken and zu every prüfen. Motive. Jedes Motiv. Of every day. Von jedem of Tag. My whole life. Meines ganzen Lebens. Morning, noon and night. Morgen, Mittag, and Abend. Be able to go through every single person in all of history. Um dann noch durch jede einzelne Person zu gehen in der ganzen Geschichte, that was saved, die gerettet war. It's going to be supernatural. Das wird ein Wunder sein. But anyway, as we wait there in line, wie wir da angestellt warten werden, the question will be, wird die Frage kommen. I reckon ich rechne, that the sufferings of this present time, dass die Leiden der gegenwärtigen Zeit, are not worthy to be compared with the glory, es nicht wert sind, verglichen zu werden mit der Herrlichkeit, that will be revealed in us, die in uns offenbar werden. So here comes this person. They're next. Hier kommt jetzt eine Person. They walk in. Sie geht hinein. A few seconds later, they walk out. Ein paar Sekunden später ist er wieder draußen. Shining with glory. Scheint next und strahlt person walks in. In Herrlichkeit. Nächste Person. Next person comes out, not that much glory. Kommt raus, nicht so grell wie der vorletzte. Next person goes in, comes out. Der nächste kommt rein, kommt raus. Bummer, man. Bummer. They're like totally bummed out. Schande. It is a degree of glory, yes. Ja, es ist zwar noch ein Restgrad an Herrlichkeit ist schon noch da, aber we can call it the base glory, you know. Wir können das also sagen. It's the standard glory. Das ist der Grundglanz. Yeah, right. It's the undercoat glory, yeah. You know. Es ist der Grundglanz. And some people have the undercoat glory. Und manche die haben einfach nur sozusagen die Grundierung. Yeah, they walk in and they walk out. Die kommen rein und kommen not raus. Not much different, like. Nicht viel heller wie vorher. You're okay that like. Ist alles okay mit sure dir? You were in there? Warst du überhaupt drinnen? Yeah, I was in there. Ja, ich war drinnen. Right? And as we stand there, und wie wir da stehen werden, I can imagine that we'll start to calculate. Dann glaube ich, werden wir anfangen zu rechnen. What was that verse? Moment, hey, wie ging dieser Vers? You, anybody remember that verse in kann Romans? Kann sich erinnern an diesen Vers in Römer? Where's Pastor Rob? Oh, he's at the P's Where's back the Pastor there. Rob? Ist da ganz weit I'm hin. With the B's up here. Okay. He's about how many? 15,000 people behind me. But that's in 15,000. Hey, anybody remember the verse in Romans about suffering or kennt something? Kennt jemand einen Vers in Römer mit Leiden, mit Herrlichkeit? Yeah, I remember it. Ja, ich kann mich erinnern. It says. Das steht. I reckon that the sufferings of this present world cannot compare with the glory that shall be revealed in us. Denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. How much did you suffer, buddy? Wie viel hast du gelitten, Kerl? I don't know. Ich weiß es nicht. How about you? Und du? Oh, I lived in Eastern Europe. We were persecuted big time. Ah, wir waren in Osteuropa. Wir wurden stark verfolgt. I was in the 20th century under Ceausescu in Romania. Ich war im 20. Jahrhundert unter Ceausescu in Rumänien. How about you? Und du? I was in Vienna. Ich war in Wien. Under Schüssel. Unter Schüssel. Yeah, it was tough. Ja, es war 21st century, you know. 21. Jahrhundert. Yeah. I had a tough husband. That's for sure. Ich hatte einen schwierigen Ehemann. Oh yeah, he was such a jerk. Yeah. Oh, der yeah. War so ein yeah. Unguter Kerl. And I had a teenager. They were really tough. Und ich hatte einen Teenager, der sehr schwierig war. What else did I go through? Yeah, my car was a piece of junk. Mein Auto war ein Stück Schrott. My computer stunk. Mein Computer hat gestunken. Piece of junk. Ja, ein Dreckstück. I did go to church every Sunday. Ich bin jeden Sonntag zur Gemeinde. I think one neighbor thought that was kind of weird. Und ein Nachbar hat geglaubt, das ist ein bisschen komisch. I can't think of anything else though. Sonst fällt mir nichts ein. I mean, this will be the nature of things as we go in there. Also wird es sich abspielen, wenn wir da reingehen. I reckon that the sufferings of this present time. Denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit. You know, we don't have to look for things to suffer for, you know. Wir müssen den Leiden nicht nachlaufen. There's enough out there. Da gibt's genug schon. You just have to not want to avoid it in the natural. Man soll nur nicht das versuchen auf natürliche Weise zu meiden. There's enough. Es gibt just genug. Being honest. Nur wenn man ehrlich ist. Is enough. Das reicht schon. Right? Just trying to be honest on the job is enough. Ehrlichkeit auf dem Job kann schon Probleme bedeuten. That's why the word says if you are in First Timothy. In 1. Timotheus. First or second now, ich glaube, zweiten, ich kann mich nicht erinnern. It says if you want to live godly in this world. Wenn du in gottselig oder gottgefällig in dieser Welt leben willst. 2 Timothy 3, isn't it? We studied it on Sunday. Dann wirst du verfolgt werden, right? Oder Verfolgung erleiden. 2 Timothy 3:12. 2. Timotheus 3:12. Indeed, all who desire to live godly in Christ Jesus will be persecuted. Tatsächlich, alle, die gottselig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. So if I want to be a soul winner, Wenn ich ein Seelengewinner sein will, if I want to lead people to Christ, wenn ich Leute zum Christus führen will, I have to take a chance. Dann muss ich etwas riskieren. Do I want to risk losing my reputation in the neighborhood? Will ich meinen Ruf in der Nachbarschaft aufs Spiel setzen? Am I afraid to walk out of my house with a Bible in my hand in front of my neighbors? Habe ich Angst, mit einer Bibel in meiner Hand vor meinen Nachbarn aus dem Haus zu gehen? Am I afraid to share my faith with a neighbor? Habe ich Angst, meinen Glauben mit einem Nachbarn mitzuteilen? What will the other neighbors think? Was werden sich die anderen Nachbarn denken? Let's be wise here. Sind wir lieber weise. Okay, let's be wise. Ja, lass uns weise sein. Right? But are we avoiding the sufferings of Christ? Ja, weise ist gut, aber vermeiden wir die Leiden Christi? Because when we walk into that chamber, wherever the Lord is, denn wenn immer wir dort hineinkommen, auf zu diesem Platz, wo der Herr whatever ist, it is, was to the throne of Christ, der Thron Christi, and we see the nail-scarred hands, und sehen die Hände, die Narben von den Nägeln, and in den scars Händen, in his feet, und auf den Füßen. We're going to know what this is all about. Dann werden wir erkennen, worum es wirklich ging. Did I identify with him? Habe ich mich mit ihm identifiziert? Or did I not? Oder nicht? Did my self-esteem come? Ist mein Selbstwertgefühl gekommen? Through lies? Durch Lügen? Through habitually lying? Durch regelmäßiges Lügen? Or compulsive lying? Oder Zwangslügen? Or pathological lying? Oder pathologischen Lügen? It's interesting that a pathological liar just lies. Der pathologische Lügner lügt. There's no reason to it. Ohne Motiv. Just lies. Der lügt einfach. He doesn't see the next day. Er kann sich den nächsten Tag nicht vorstellen. He just lies. Doesn't know why. Der lügt einfach. Compulsive liars, they lie. Der Zwangslügner. Because they want to get ahead. Weil er irgendwie weiterkommen will. And they lie their way right into a presidency. Und er lügt sich bis ins Präsidentschaft. And a president will get on the television. Und der Präsident erscheint dann tritt auf den Bildschirm auf. He will look the nation right in the eyes. Sieht der ganzen Nation ins Auge. And he will say, I absolutely did not have an affair with that woman. It's a lie. Und wird dann sagen, ich habe absolut keine Affäre mit dieser Dame gehabt und lügt dabei. A few weeks later. Ein paar Wochen später. She confesses. Gibt es zu. And the president was on TV. Doch der Präsident, I tell you, blah, sagte blah, blah, es vor wow. der Fernsehkammer. Compulsive. Zwangslüge. Right? Then you have people who just lie habitually. Dann gibt es die Gewohnheitslügner. They just lie when they think they need to. Die lügen dann, wenn sie glauben, dass es notwendig ist. And then you have people who lie carelessly. Und dann gibt es solche, die achtlos lügen. You know, I think most of the lies that we do don't have to be lies. Die meisten Lügen müssen gar nicht gelogen werden. Like you call someone's house. Wenn du zum Beispiel wem anrufst, you ring three times, es läutet dreimal, the answering machine comes on. Und dann ist die Antwort, also der automatische Anrufbeantworter. Hi, we're not home right now. Hallo, wir sind nicht zu Hause. If you leave a message, wenn du eine Botschaft hinterlässt, we'll call you right back. Dann rufen wir dich zurück. Two lies, right? Zwei Lügen. They are home, probably. Die sind wahrscheinlich zu Hause. They're not going to call you right back. Und die rufen dich auch nicht gleich zurück. So why lie? Also warum lügen? You didn't have to. It was just careless. Es wäre nicht notwendig gewesen. Es war nur acht. Why not think it through? Warum nicht zuerst überlegen? Hi, thank you for your call. Hallo, danke für deinen Anruf. We are not available at the moment. Momentan sind wir nicht verfügbar. We will call you back. Wir rufen dich zurück. When it's possible, or wenn something es like that, right? Oder so. Like, just, I think if we just think things through, wenn wir Sachen einfach überlegen, I think most of the lies that we commit would not have to be committed. Die meisten Lügen müssten gar nicht verursacht werden oder begangen werden. Hey, what are you doing tomorrow? Was machst du morgen? I'm kind of really busy. Why? Ich bin ziemlich beschäftigt. Warum? Well, I need some help with my house. Ich brauche Hilfe in meinem Haus. Oh, you know, I'd love to help you, but you know, I'm gern, what am I doing? I can't. Was habe ich nur vor? I have a dinner appointment. Ich muss mich mit wem zum Essen treffen. Right. If you think it through, wenn du überlegst, all you have to say is, alles was du sagen könntest oder musst, what do you need? Was brauchst du? I need some help with my house. Ich brauche Hilfe in meinem Haus. Okay, I'll get back to you. Warte, ich melde mich wieder. I'll get back to you. Just some time to think. Gib mir Zeit zum Denken. About what the Lord wants you to do. Nämlich was der Herr von dir will. And you don't have to carelessly lie. Und du musst nicht achtlos lügen. So anyway. Blessed are the pure in heart. Gesegnet sind die reinen Herzen. The transparent in heart. Die Durchsichtigen im Herzen. They will see God. Die Transparenten, sie werden Gott sehen. And if I bring my tribulation to God in transparency. Und wenn ich meine Trübsal zu Gott bringe in Transparenz. It becomes the sufferings of Christ. Dann werden sie zu den Leiden Christi. Because now he bears it with me. Weil jetzt trägt er sie mit mir. And one day when I stand before him. Und eines Tages, wenn ich vor ihm stehen werde. And I'm face to face with him. Angesicht zu Angesicht mit ihm. Römer 14:12. Römer 14:11. He will ask us questions. Wird uns Fragen stellen. We must give an answer, it says. Wir müssen Antwort geben. Imagine when you're standing there. Stell dir vor, wenn du dort stehst. And the Lord says, I've been looking forward to this moment. Ich habe mich schon auf diesen Moment gefreut. I have 25 questions I'm going to ask you. Ich habe jetzt 25 Fragen, die ich 25? Stelle. Now when I went to get my driver's license test, als ich den Führerschein gemacht here habe, in Austria, hier in Österreich, and I studied for 3 months for this ridiculous thing. 3 Monate habe ich für dieses lächerliche Ding and mich vorbereitet. 10 of us were in there. 10 von uns waren 10 dort. Students and 2 instructors at the table. 10 Kandidaten, 2 Prüfer am Tisch. He says, we're going to start from the left side. Er sagte, wir fangen von links an. He says, okay, look at this diagram, which car moves. Auf diesem Diagramm, welches Auto darf zuerst fahren? The lady says, this one. Die Dame sagte, dieses Auto. He says, no, you just caused an accident, make a redate. Er sagte, nein, du hast gerade einen Unfall verursacht, neuer Termin. Come back in 3 weeks. In 3 Wochen sehen wir uns wieder. The next, I'm the third person. Ich bin die dritte Person. I answer the question. Ich antworte die Frage. It goes around. Es geht weiter. There's 9 of us left. 9 sind übrig. Second time it goes around. Die zweite Runde. There's 7 of us left. Sind 7 übrig. The third time, third question. Beim dritten Mal. 6 of us left. 6 übrig. The fourth question. Vierte Frage. There's like 5 of us left. 5 übrig. The sixth question. Sechste there's Frage. 4. 4 sind übrig. The seventh question. Siebte there's Frage. Still 4. Noch immer 4. The eighth question. There's only 3. Bei der achten Frage sind nur 3. I'm one of the 3. Ich bin einer der 3. The ninth question. Neunte Frage. It's down to 2, me and this lady. 2 nur mehr, ich und eine Dame. And then this guy says to me. Und dann sagte der Prüfer zu mir. If there's a solid line in the middle of the road, wenn eine Sperrlinie ist in der Mitte der what Straße. What are the 2 things you can't do? Welche 2 Dinge kannst du nicht tun? I said you can't cross over and park on that side of the road. Ja, man kann nicht darüber fahren, um auf der anderen Seite zu parken. And he says and und I said, I don't know. Ich sagte, ich weiß es nicht. He says, think. I'll give you 1 full minute. Denke, ich gebe Ihnen eine Minute Zeit. My translator, who I hired, mein Übersetzer, den saying, ich think, gemietet think. Habe, der mir gesagt habe, I'm trying to think. Ich versuche nachzudenken. All right, I'm going down the road. There's a solid line. What can I do? Also I can't go over the line. Ich fahre die Straße in der Mitte der Sperrlinie. Ich kann nicht drüber fahren. Okay. I don't know, I can't stop and sell donuts. What can I do? Ich kann nicht stehen bleiben und Donuts verkaufen. Was kann ich noch nicht machen? I don't know. Weiß es nicht. He says you can't make a U-turn. Du kannst nicht umdrehen. Du kannst nicht umkehren. No kidding. Spaß, soll das ein Spaß sein? Why would I make a U-turn right in the middle of the road? Warum würde ich umkehren wollen mitten auf der Straße? I said so I fail. So, jetzt bin ich durchgefallen. He says, no, I'll give you 1 more. Er sagte, nein, ich habe noch eine. And then he says, tell me all the cars that you can pass in an intersection. Dann hat mich gefragt, sag mir alle Arten von Autos, die ich überholen darf auf einer Kreuzung. 5. I memorized it. 5, ich habe es auswendig gelernt. I said, okay, number 1. Erstens. A motorcycle. Bah, bah, bah, also 5 bah, Fahrzeuge, bah, bah. Ein Motorrad. Zweitens, said, drittens, viertens. Very good. Gut, gut. And then he says you pass. Und dann sagt er bestanden. That's only 10 questions about motor vehicle regulations. 10 Fragen über solche Regeln, über solche Verkehrsregeln. Imagine when the Lord. Stell dir vor, wenn der Herr. I've got 60 questions I want to ask you. Und hat auf einmal 60 Fragen. 60? Sicht. About one. Wie wär's mit nur einer? Okay, number one. Also fangen wir mit der ersten an. Sir. Herr. In light of husbands, love your wives as I love the church. Wenn man bedenkt, dass Ehemänner die Frauen lieben sollen, so wie ich die Gemeinde geliebt habe. Come on, Lord. Bitte, Herr. The hard one at the beginning? Mit den schweren Anfangen am Anfang? Oh man. Can I pass on that? Kann ich das überspringen? Imagine this. And this is the Lord of glory. Das ist der Herr der Herrlichkeit. In every the nature of every question. Und die Natur, die Eigenschaft jeder Frage. Is going to be my identification with him. Es wird darum gehen, meine Identifikation mit ihm. So why not do it now? Warum machen wir es nicht jetzt? Through a transparent heart. Durch ein transparentes Herz. Oh, that's an easy question, Lord. Oh, diese Frage ist leicht. I mean, we talked about that how many? 6,000 times? Das haben wir 6,000 Mal schon durchgesprochen. Yeah, I mean, you gave me that answer. Remember December, Christmas? Remember the crisis on Christmas, the 1945? Du gabst mir diese Antwort am Weihnachtstag 1945. You know, when I prayed, you know, Paul said to Timothy, "The Lord give you understanding in all things." Betete Paul, sagte Timotheus, der Herr wird dir Einsicht in allen Dingen geben. And then you gave me that wisdom from Proverbs. Und du gabst mir die Weisheit von den Sprüchen. Thanks, Lord. Danke, Herr. I mean, anything that we had communicated with him. Alles, was wir mit ihm besprochen haben. Comes right on the table. Kommt auf den Tisch. And then we'll be very thankful. Und dann werden wir so dankbar sein. That we brought it before the Lord. Dass es vor den Herrn gebracht haben. Because there's nothing new there. Right? Weil da gibt's nichts Neues. Right? Nothing new there. Da gibt's nichts Neues. Lord, I asked you about that one, remember? Herr, ich habe dich darüber gefragt. But you didn't seem to give me an answer on that one. Aber hast scheinbar nicht geantwortet. I think I waited like 3 years for that one, Lord. Ich habe da 3 Jahre lang gewartet. I gave it to you 3 years and 2 days. You got it. Aber ich habe es dir dann in 3 Jahren und 2 Tagen gegeben. It'd be amazing that time with the Lord. Diese Zeit mit dem Herrn wird toll sein. So anyway, let's end with this. Hören wir da auf. To the degree that I partake of the sufferings of Christ. In dem Ausmaß, ich an den Leiden Christi teilhabe. To that degree, I'm going to share in His glory. In diesem Ausmaß teile ich seine Herrlichkeit. And when He breathes His glory on me. Und wenn er seine Herrlichkeit auf mich durch den Atem überträgt. And I walk out that door. Und diese Tür ich dann verlasse. And the whole line is applauding. Wow, man, und die ganze, way to go, alle in der Schlange stehend applaudieren. Wow, I need my sunglasses to look at you. Ich brauche eine Sonnenbrille, um dich überhaupt noch sehen zu können. It'll all be by His grace. Es wird alles durch seine Gnade sein. So, let's pray. Lass uns beten. Father in heaven. Vater im Himmel. Thank you tonight. Wir danken dir heute. That we have access to you. Dass wir Zugang zu dir haben. As your word states. Wie dein Wort es sagt. In Ephesians 2. In Epheser 2. We have access. Wir haben Zugang. By one spirit unto the Father. In einem Geist zum Vater. And Lord, it says in your word that all of us are liars. Herr, dein Wort sagt, dass wir alle Lügner sind. Let God be true and every man a liar. Lass Gott recht haben, aber jeden Menschen als Lügner gelten. But we want to live by a transparent heart. Doch wir wollen aufgrund eines transparenten Herzens we leben. Want to be of good courage in this world. Wollen in dieser Welt guten Mutes sein. That is filled with tribulation. Die gefüllt ist mit Drangsal. We thank you tonight, Lord. Wir danken dir heute Abend. That we can fellowship with you. Dass wir Gemeinschaft haben können. And by your grace. Und durch deine Gnade. Someday. Eines Tages. We can partake of your glory. Wir teilhaben können an deiner Herrlichkeit. And even now, ja, selbst jetzt. The spirit of glory rests upon us. Der Geist der Herrlichkeit ruht auf uns. We thank you. Wir danken in dir. Jesus name we pray. In Jesu Namen. Amen. Amen.